11. Gefällt Ihnen Portugal? Gosta de Portugal? Meer. O mar. Küche. A cozinha. Person, Mensch. A pessoa. Nur. Só. Überhaupt nicht mögen. Não gostar nada de. Nichts. Nada. Fahren. Conduzir. Fahrer. O automobilista. Verrückt. Maluco.